Abschnitt 51 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Züricher Zuchthaus. Der Weg dorthin. Umso mehr, als es wegen seiner Anlage, seiner Organisation und seiner Erfolge, Klammer auf, beinahe keine rückfälligen, Klammer zu, in der kriminalistischen Welt bekannt, umso mehr als der Justizchef der Züricher Regierung gleichzeitig Zeitungswesen an der Universität lehrt, also ein Mann der Öffentlichkeit, umso mehr als über diese Landschaft ein freigebiger Himmel gebreitet ist, umso mehr darf man wohl hoffen, hier weniger von jenem fürchterlichen Grauen befallen zu werden, unter dessen Bann jeder Zuchthausbesucher steht, der daran denkt, was Jahre im menschlichen Leben bedeuten, dass all unser Wissen von den treibenden Kräften gleich null ist, dass es auch ein Verbrechen am Verbrecher gibt. Im Eisenbahnzug fahren Touristen, die vom Rigi sprechen und vom Pilatus. Klammer auf, vom Berg selbstverständlich, nicht von jenem Richter, der zum Tode verurteilte und seine Hände in Unschuld wusch, Klammer zu, und sich freuen, in 2 Stunden in St. Gallen zu sein. Man steigt in Regensdorf aus, der große Bau links, abseits der Bauernhäuschen, ist hell. Nur steht unfreundlich in seiner Architektur ein breites Eisentor und über dem Portal die Aufschrift »Kantonale Strafanstalt«. Ein Verkehrssturm im Zuchthaus. Das Gebäude ist in Kreuzform errichtet, panoptisch. Jeder der 4 Kreuzflügel vom Mittelpunkt aus genau zu überblicken. Einer dient der Verwaltung, der Kirche und den Bädern. In den 3 anderen leben die Sträflinge, in Arbeitsräumen, in Tagzellen, wenn sie Einzelhaft haben, und in Nachtzellen. 4 Stockwerke haben die Zellenflügel, und jeden Schritt, den man auf diesen Galerien macht, sieht der Mann in der Mitte. Der ist auf seinen Turm hingestellt wie der Verkehrspolizist auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Eine eiserne Fachwerksäule von 8-eckiger Grundform, 2,5 Meter im Durchmesser, ragt als Postament über die Etagen empor und trägt die Plattform. Von dort lugt der Kontrolleur auf das Gewimmel rechts und links und vorne. Er lugt in jede Sekunde der vielen 100 Lebensläufe, die sich hier jahrelang lebenslänglich begeben. Er ist allein und doch kein Einzelner. Ein Fingerdruck und der Sukkurs ist da. Auf der Tischplatte vor ihm sind Alarmwerke und Telefone nach den Direktions- und Verwaltungsräumen, nach den Arbeitssälen, den Pförtnern und den Angestelltenwohnungen innerhalb und außerhalb der Anstalt und von abends bis morgens auch die Umschaltstation für den externen Telefonverkehr. Selbst wenn der Sträfling bei Nacht in seiner Zelle liegt, endlich entronnen dem Blick auf dem Semaphor, nur ein Weg bleibt ihm, Hilfe zu suchen, sobald ihn Krampf oder Krankheit packt. Er kann die Notglocke ziehen, und die Nummer seines Kerkers springt auf dem Läutewerk des Turmes empor, vor den beiden strengen Augen, die um die Nöte seines Tages wissen und nun auch die Qualen seiner Nacht erfahren. Leben der Gefangenen. Es gab hier schon Bestände von 350 Sträflingen, und für noch mehr haben die Kreuzgewölbe Platz. Jetzt sind es 280. Die bedingte Verurteilung, die Ausweisung von Ausländern und Kantonsfremden nach abgebüßter Haft und vor allem das Ende des Krieges, der auch in der Schweiz die Militärverbrecher überhand nehmen ließ, haben die Frequenz vermindert. In der Züricher Anstalt besteht das irische System, nach welchem der Eingelieferte zuerst in die erste Klasse eingereiht wird, darin etwa ein Drittel seiner Zeit verbleibt. Isoliert muss er arbeiten und schlafen, niemanden bekommt er zu Gesicht, außer den Wärter, der die Zelle betritt, oder den Werkmeister. Rückt er in die zweite Klasse auf, arbeitet er in den Gemeinschaftswerkstätten, schläft und isst aber allein. Alle 2 Monate kann er einen Brief absenden und einen Verwandtenbesuch empfangen. Noch trauriger ist der Inhaftat der ersten Stufe daran, der jedes Vierteljahr bloß einmal besucht werden und bloß einen Brief schreiben darf. Bei klagloser Aufführung verbringt er das letzte Drittel in der Probeklasse, die vielfach landwirtschaftliche Arbeit leistet. Nun sind ihm allmonatlich ein Besuch und ein Brief erlaubt. Und auf dem Acker kann er vielleicht in unbeaufsichtigtem Moment ein Wörtchen mit dem Mitgefangenen wechseln, sonst lastet das Schweigegebot durch die langen Jahre der Haft auf allen. Stummer als die Trappisten, denn nicht einmal deren Memento Mori darf über die Lippen, gehen die Sträflinge Jahr ein, Jahr aus an Schicksalsgenossen vorüber, wortlos arbeiten sie in der gleichen Werkstätte die gleichen Dinge, 10 schwere Stunden des Tages. Ohne zu sprechen wandeln sie miteinander tagtäglich 1/2 Stunde im Spazierhof und allein lesen oder dösen sie in der Zelle, bis es 8:45 schlägt, Hosen und Schuhe vor die Tür gehängt und die Pritschen heruntergeklappt werden. Das Licht erlöscht und sie schlafen dürfen. Am Sonntag in der Kirche sitzen sie auf Stühlen, von denen jeder rechts und links durch ein mit Schnappschloss versehenes Türchen versperrt ist. Zur Halshöhe reichen die Wände, der Sträfling sieht nur den Pastor auf der Kanzel. Zum Gottesdienst, der evangelisch ist, müssen sonntags alle, seien sie auch Katholiken, Juden oder Mohammedaner. Auf fromme Einkehr legt man Wert. Der Neuankömmling erhält Bibel und Gesangbuch in seine Zelle, sowie ein Buch zum Lesen, das nach 14 Tagen ausgetauscht wird. Bilder aus den Arbeitsstätten. 18 Gewerbe werden in der Züricher Anstalt ausgeübt. Und jeder Arbeitssaal bietet Anlass zu seltsamen Assoziationen. In der Schneiderei machen struppige, in plumpen Zwillig gekleidete Männer elegante Anzüge nach neuestem Schnitt. An die Wand geklebt sind Bilder der Mode, nach der sie arbeiten und deren Anwendung sie niemals sehen. In der Druckerei stehen sie am Setzkasten, ohne freie Jünger der schwarzen Kunst zu sein, oder sie bedienen die 3 Schnellpressen. Die Presse ist frei. In der Korbflechterei sitzen Gestalten mit bedrohlichen Blicken. Sie schwingen scharf geschliffene Riesenmesser, um dem Blumenbehälter ornamentale Gleichförmigkeit zu geben, und weben Matten für Damenfüßchen. An Haken hängen Stricke und Seile, lang genug, einen Flüchtling vom Dach der venezianischen Bleikammern zum Canal Grande hinabzulassen. In der Schmiede arbeiten alte Einbrecher an sicheren Schlössern und schmieden und feilen Ketten. In der Bäckerei kneten sie Berge von Teig und bekommen außerdem Tee oder der Suppe mit Kartoffeln und Gemüse bloß 500 Gramm Brot pro Tag. In den Galerien stehen viele, viele Särge, die, in der Schreinerei gearbeitet, nun prunkvoller Adjustierung harren für reiche Bürger. 120 Hektar umfasst der Ackerbaubetrieb, weit weg von den Mauern des Zuchthauses, in das die unfreiwilligen Landarbeiter abends wieder heimkehren. Auf dem Dach der Anstalt wird eine Reparatur ausgeführt, Sträflinge besorgen das. In der Tischlerwerkstatt hat ein mechanisch begabter Häftling das Modell einer Guillotine konstruiert. Es wird hier aufbewahrt mitsamt dem Miniaturkarren, der die Aufnahme der Leiche veranschaulicht. Nach diesem Muster hat der Kanton Schaffhausen seine Hinrichtungsmaschine herstellen lassen. In der Weiberabteilung, einem eigenen Gebäude, von der Männeranstalt durch eine hohe Innenmauer getrennt, wird für alle Insassen gekocht und gewaschen. Das Hauptgewerbe ist die Wäschenäherei. An einer Nähmaschine sitzt ein schwarzes Mädchen mit kurzgeschnittenem Haar, der einzige Bubikopf, den ich bisher an einer Schweizerin gesehen. Sonst sind es meist grauhaarige, abgehärmte Greisinnen, die an den Kochkesseln und an den Wäschetrögen des Weiberstrafhauses ihr Tagewerk verrichten. Wie die Arbeit bezahlt und ausbezahlt wird. 5% vom Arbeitsverdienst erhalten Sträflinge der ersten Klasse, die der zweiten 6-10%, die der dritten 12%. Im vorigen Jahr betrug der Arbeitsverdienst 24.000 Franken. Dem Häftling teilt der Werkmeister mit, wie groß sein Anteil ist, der zu 4% verzinst, aber erst bei der Entlassung ausbezahlt wird. Viele verdienen bloß 27 Rappen, Klammer auf, 20 Pfennig, Klammer zu, täglich. Manche, zumeist Herrenschneider, kommen auf 1,5 Franken, also etwa 1,20 Mark pro Arbeitstag. Wer die Anstalt verlässt, kann von seinem Lohn Anzug und Schuhe kaufen. Hat er aber zu wenig Geld erarbeitet, so bezahlt die Kleider der Schutzaufsichtsverein. Jeder muss mindestens 25 Franken in der Tasche haben, wenn er in die Freiheit geht. Draußen hat er sich zunächst beim Inspektor des Vereins zu melden, der verpflichtet ist, für erste Unterkunft zu sorgen und ihm eine Stellung zu suchen. Stirbt ein Sträfling während der Haft, fällt sein Arbeitsverdienst der allgemeinen Sparkasse zu, aus der Prothesen, Bruchbänder und Brillen für die gekauft werden, die derer bedürfen. Lebenslängliche. 3 Monate sind das geringste Ausmaß, mit dem man hierher eingeliefert wird. Die meisten aber haben reichlicher bemessene Strafen abzusitzen. In der Weiberabteilung sind von 28 Sträflingen nicht weniger als 5 lebenslängliche. Ein erschreckend großer Prozentsatz. Umso erschreckender, da im Kanton Zürich für Kindesmord an Neugeborenen nur 2-3 Jahre verhängt werden, Klammer auf, Todesstrafe gibt es im Kanton überhaupt nicht, Klammer zu. 2 dieser Frauen sind Komplizen. Sie haben in Gemeinschaft mit einer Dritten, die inzwischen verstorben ist, die Gattin des Straßenbahnschaffners Kali in dessen Auftrag im Jahre 1911 vergiftet. 2 andere haben ihre Gatten gleichfalls durch Gift getötet, die 5. erschlug ihr erwachsenes Kind. Von den 252 Männern sind 8 bis an ihr Lebensende hierher verdammt, für Taten aus grauenhaft menschlichen Motiven begangen, von denen sich der Autor der Züricher Novellen nichts träumen ließ. Der eine hat einen Mann mit Einverständnis von dessen Frau erstochen, um sie heiraten zu können. 10 Jahre lebte er dann mit ihr in normaler Ehe, bis sie ihn eines Tages aus Wut über schlechte Behandlung dem Gericht anzeigte. Er wurde zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt, die Frau wegen Gehilfenschaft zu 5 Jahren. Sie ist seit 7 Jahren frei und besucht ihn wieder. Den Mann, der um ihretwillen gemordet hat und den sie für immer in den Kerker brachte. 3 der Lebenslänglichen haben 1921 gemeinsam einen Raubmord an dem Besitzer des Automatencafés in der Züricher Bahnhofstraße verübt. 2 sind Einbrecher mit nachfolgendem Totschlag. Sie sind bei Diebstählen, Klammer auf, Repischtal und Züricher Berg, Klammer zu, von dem jeweiligen Hausinhaber überrascht worden und haben diesen getötet. Ein Vagant namens Juricek aus der Slowakei ist schon 14 Jahre hier. Im Horgen am Züricher See hat er einem schlafenden Handwerksburschen das Felleisen zu entwenden versucht, Als der Erwachte dem Räuber an die Gurgel sprang, schlug ihn Juricek mit einem Stock auf den Kopf und der Junge blieb tot liegen. Einen Doppelmörder beherbergt die Anstalt. In Hinwühl unter Diebstahlsverdacht festgenommen, erschoss er den Polizisten und dessen Frau. Jeder Lebenslängliche darf nach 12 Jahren einwandfreier Führung um seine Begnadigung beim obersten Rat der Eidgenossenschaft einkommen. Doch nicht einmal nach 15 Jahren pflegt einem solchen Gesuch die Bewilligung zu folgen. Sie sind streng, die Schweizer Bürger, und glauben an ihr Recht zu strafen. Und das Züricher Gefängnis ist ihnen ohne dies zu human. Zu human. Stumm leben, nicht rauchen, kärglich essen und gegen kärglichen Lohn Jahr ein, Jahr aus 10 Stunden täglich robotten, monatelang keinen Brief und keinen Besuch sehen, nichts von den so nahen weißen Alpen und den hellblauen Seen. Das ist zu human. Ende von Abschnitt 51. Gelesen von Klaus Missfeld.